Gäste aus deutschsprachigen Ländern. A12. Hören Sie und schauen Sie. Ich heiße Jessica Miller. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Mein Name ist Karl Zimmerlin. Ich bin Schweizer. Ich komme aus Zürich. Mein Name ist Sabine Heuschkel. Ich bin Österreicherin. Ich bin aus Wien.